im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der kurzen Vorstellung an. Also ich bin Street Dog oder auch Stefan aus Hamburg. Bin dort zurzeit im Landesvorstand unterwegs, mache Wahlkampfvorbereitung für die Bundestagswahl. Bin früher mehrere Jahre im Baden-Württemberg Pirat gewesen. Ursprünglich in der klassischen Zensursela-Welle mit reingekommen, damals 2009. Dann später Landtagswahlen in Baden-Württemberg und dann eben nach Hamburg gekommen. Beschäftige mich mit so Dingen wie Liquid Feedback und Liquid Democracy im Grunde seit 2010, seit Bingen. Vorher war man so nicht so sehr vertraut, aber dort wurde es dann eben interessant. Diskutiere, habe 2010 da relativ viel schon dann drüber diskutiert in der Einführungsphase und dann auch in der Anfangsphase. Bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, mir den Datenbankdump aus dem System immer ein bisschen genauer anzugucken und dann immer, wenn irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt wurden, mal versuchen rauszufinden, was denn der Datenbankdump sagt, was denn im System tatsächlich abgeht. Und ja, tue das dann schon die letzten Jahre so über mehr oder weniger kontinuierlich. Seit ich hier Wahlkampf mache, habe ich leider nicht mehr so viel Zeit dazu. Aber solche Dinge tue ich eben hauptsächlich. Ja gut, Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Der eine oder andere hat mich vielleicht mal im Krähennest als Podcaster gehört. Und ansonsten bin ich nicht gewählte Basisgurke und Mitglied im Kreisverband Borgen. Nee, wir haben gar keinen Kreisverband, so ein dummes Zeug. Im Kreis Borgen. Okay, mich noch mal kurz vorgestellt. Also ich bin Guido Herzog, Redakteur der Flaschenpost. Habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, einen Artikel für unsere Printausgabe schreiben zu dürfen, in dem über die SMV bzw. basisdemokratische Entscheidung berichtet wird. Und dazu habe ich dann euch als Pro- und Kontrakandidaten mal dazu genommen, damit wir da einen recht schönen Artikel zusammen hinbekommen. So, Street Dog, wo drin siehst du denn die Vorteile der basisdemokratischen Entscheidungsfindung? Also beim Thema Basisdemokratie gibt es relativ viele Überschneidungen mit dem, warum man auch ab und zu direkte Demokratie will im Staat. Es beugt in gewisser Weise einer Elitenbildung vor. Wenn man in einer Partei was umsetzen will und man hat quasi basisdemokratische Strukturen, dann muss man auf jeden Fall für das, was man will, breit werben. Also man muss es bekannt machen, man muss ein bisschen Aufwand reinstecken, Leuten klarzumachen, warum man das jetzt machen soll und warum ausgerechnet das und warum das auch wichtiger ist als andere Anträge. Macht so das Anliegen ein bisschen bekannter, weil man es eben bekannter machen muss, weil es sonst überhaupt gar nicht durchkommt. Es zwingt quasi dazu, dafür zu werben und bekannt zu machen. Wenn man das einigermaßen richtig hinkriegt in einer großen Gruppe, in der Partei, schafft man so eben auch relevante Dinge von weniger relevanten auszusieben. Alles, was halt keine Chance hat, irgendwie nennenswert viele Leute irgendwie zu interessieren, wird dann eher hinten angestellt und die Sachen, die eben groß, breit und wichtig sind, aus welchem Grund auch immer, nicht unbedingt nur, weil sie viele Leute betreffen, aber eben, weil viele Leute sie wichtig finden, die Sachen kommen dann eher zum Zuge, wenn man es eben hinkriegt. Warum man das in einer Partei im Gegensatz zu einem Staat eher häufig machen sollte, beziehungsweise möglichst immer, ist daran, dass eine Partei eben Mitglieder hat und diese Mitglieder die Inhalte transportieren müssen. Die Mitglieder müssen für die Sachen, die beschlossen wurden, eben auch dann bei den Leuten, bei den Bürgern werben. Auch Leute, die irgendwann mal Abgeordnete werden oder so weiter oder sowas, müssen eben das umsetzen, müssen damit vertraut sein. Und deshalb lohnt sich es eigentlich immer und bei jedem Antrag, dass er möglichst breit bekannt wird und dass eben möglichst viele Leute dann auch dahinter stehen, wenn dann eben positiv für einen Antrag gestimmt wird. Weil wenn man irgendwelche Beschlüsse irgendwie hingekriegt hat, zum Beispiel, was man ja auch tun könnte, dass ein Vorstand das beschließt, dann steht vielleicht der Vorstand hinter dem Beschluss, aber der Rest der Partei hat das irgendwie kaum mitgekriegt oder findet das eigentlich gar nicht so gut. Und dementsprechend läuft das auseinander und dementsprechend kriegt man dann eben Probleme damit, die Inhalte zu transportieren und dann auch wirklich zu leben, auch im Endeffekt dann in Parlamenten zu leben. Deshalb ist es eigentlich immer in einer Partei immer besser, wenn man eben breit Sachen streut, als wenn man sie weniger Leuten zur Entscheidung gibt, wie auch immer das dann konkret abläuft. Ansonsten überrascht mich ein bisschen die Gegenüberstellung von Basisdemokratie und ständiger Mitgliederversammlung. weil da nicht zwangsweise meiner Meinung nach ein Gegensatz bestehen muss. Was man als Gegensatz sehen kann, wäre Basisdemokratie und Liquid Democracy. Wenn man das so definieren möchte, das kommt noch ein bisschen darauf an, wie man Basisdemokratie definiert, aber ob man eine SMV jetzt mit Liquid Democracy macht oder ob man sie basisdemokratisch macht, ist, denke ich, beides möglich. Deshalb sehe ich da jetzt gar nicht so zwingend den Gegensatz. Da wären wir jetzt noch später darauf gekommen, aber okay. Tobi. Ja, ich hätte dem Stefan da jetzt recht gegeben, da können wir uns ja die Hände reichen in gänzlicher Einigkeit, denn die ständige Mitgliederversammlung ist ja eine basisdemokratische Entscheidungsfindung und ich glaube, die Meinungsverschiedenheiten, deswegen kann ich das eins zu eins unterschreiben und verkürzt damit auch meine Rede und dann würde ich sagen, dann machen wir gleich weiter und Stefan hat schon wieder das Wort, weil da, glaube ich, sind wir alle erstmal einer Meinung. Zum Hintergedanken der Gegenüberstellung. Urform basisdemokratische Entscheidungsfindung, sage ich mal, ist die Geschichte Abstimmungsverfahren, wo Präsenz gezeigt wird. Bei der ständigen Mitgliederversammlung haben wir die Präsenz halt ins Internet verlagert, haben eine virtuelle Präsenz. Deswegen. Ja, nicht zwangsläufig, aber okay, dann ist die Begrifflichkeit da schwierig. Also die ständige Mitgliederversammlung ist basisdemokratisch und ein Parteitag ist auch basisdemokratisch. Ich glaube, das steht nur einfach nicht im Widerspruch, aber was du sagen möchtest, habe ich jetzt durchaus verstanden. Ich denke, da werden wir noch ein paar Mal dran stoßen an diese Begrifflichkeiten. Ja, vielleicht sollten wir das für diese Runde dann einfach mal klären. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die ständige Mitgliederversammlung auch grundsätzlich basisdemokratisch ist. Es geht um die Frage, du hast gerade gesagt Präsenz, Guido. Präsenz kann es ja auch bei der ständigen Mitgliederversammlung gehen. Es geht, glaube ich, dann um den Einsatz eher, wo wir uns dann behaken werden bei einer Online-Abstimmung. Darf ich das so sagen, Street Dog? Kann gut sein. Also der eine Punkt ist halt online oder offline. Und wo ich jetzt eher die Unterscheidung sehen würde, ist eben direkt demokratisch oder liquid demokratisch, also quasi mit Delegation oder ohne Delegation, da sehe ich eigentlich so einen der großen Unterschiede zwischen den Konzepten. Ja, so sehe ich das auch. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mehr oder weniger geklärt, wo wir hinwollen. Welche Nachteile, Street Dog, hat denn die ständige Mitgliederversammlung deiner Meinung nach? Also um ganz ehrlich zu sein, am meisten ärgert mich eigentlich die Zeit und die Energie, die wir in die Debatte reinstecken. Man hat es, glaube ich, am letzten Bundesparteitag gemerkt. Auf dem Parteitag selber haben wir quasi einen kompletten Tag darüber debattiert. Da könnte ich jetzt noch irgendwie jede einzelne Minute davon nachweinen. Ich meine, es war der Parteitag, in dem wir unser Bundestagswahlprogramm verabschieden wollten. Dazu kommen noch die ganze Zeit vor dem Parteitag, wo eben die Debatten zu unterschiedlichen Themen stattgefunden haben, aber wo die SMV-Debatte wahrscheinlich auch so ein bisschen die präsenteste war, auch in den Medien dann am meisten gepusht wurde, wo sich am meisten Leute dazu dann positioniert haben und gesagt haben, was sie wollten, wo eigentlich fast das einzige Thema, wo überhaupt eine richtige Debatte so im großen Stil stattgefunden hat. Das hätte ich persönlich lieber bei inhaltlichen Sachen gesehen. Das Resultat des Parteitags war jetzt, dass ein großer Teil unseres Wahlprogramms durch die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm zustande gekommen ist, was weite Teile der Partei fast gar nicht beachtet haben. Und das ist jetzt quasi der Großteil unseres politischen Inhalts. Also meiner Meinung nach ist da die Prioritätensetzung ein bisschen schiefgegangen. Und wir beschäftigen uns zu sehr mit diesen Strukturfragen und zu wenig mit inhaltlicher Politik. Deshalb ärgert mich das immer ein bisschen, dass wir eben über dieses Thema so sehr streiten und nicht über inhaltliche Richtungsentscheidungen. Vor allem ärgert es mich auch deshalb, weil ich die Erwartungen an der SMV für zu hoch gesteckt halte. Wenn wir es nicht schaffen, uns inhaltlich mit Politik zu beschäftigen, wird es uns auch nichts nützen, Beschlüsse anders fassen zu können, als wir sie jetzt fassen. Wir fassen ja jetzt Beschlüsse auch und ärgern uns dann hinterher, dass irgendwie kaum jemand die vorher gelesen hat, die Anträge. Und das ist eigentlich das Problem, dass die Leute die Anträge vorher lesen und nicht, dass wir es irgendwie nicht beschlossen kriegen oder anders beschließen müssten oder zu einem anderen Zeitpunkt beschließen müssten. Ansonsten kommt es ein bisschen drauf an, wie man eben eine SMV ausgestaltet, was dann die Nachteile sind. Das hängt ein bisschen von Einzelentscheidungen ab. Also wenn wir sie quasi so bauen, dass wir Beschlüsse von wenigen Leuten fassen, also ich sag's jetzt mal über Liquid Democracy, nehmen wir mal an, es gibt eben viele Delegationen bei einzelnen Leuten. Wir haben irgendwie 100 Anträge und keiner liest die alle 100 durch und jeder verteilt so seine Delegationen und dann entscheiden halt letzten Endes kleine Gruppen mit ihrer Stimmmacht über die Anträge. Dann wissen vielleicht die, die sich damit beschäftigt haben, die paar über die Inhalte Bescheid, aber der Rest nicht. Und wenn wir dann eben über Beschlüsse zwischen Parteitagen dann eben noch viel mehr von diesen Anträgen kriegen, dann haben wir zwar viele, viele beschlossene Texte, aber keiner kennt die und keiner transportiert die, bringt niemand irgendwas, bringt nur Ärger. Persönlich denke ich, dass die 3 Jahre Bundesliquid-Erfahrung da ein bisschen eine Warnung sein sollten, dass das eben tatsächlich dann auch droht, wenn man es eben zum Beispiel mit einem Liquid-Feedback oder mit einem anderen Liquid-Democracy-System machen würde. Ansonsten droht noch die Gefahr bei Online-Abstimmungen, dass es eben zu Manipulationen kommt. Es gibt verschiedene Ansätze, das System sicherer zu machen, dass es nicht völlig unsicher ist, aber meiner Meinung nach findet keine von diesen Lösungen wirklich ausreichende Sicherheit. Manipulationen sind dort überall immer noch möglich und zwar in nicht unerheblichem Ausmaß, je nachdem, wie viel Aufwand mehr oder weniger kriminelle Energie man da reinsteckt. Und ja, wenn wir dann hinterher mit manipulierten Beschlüssen da sitzen, dann ist das Gejammer wieder groß, aber vorher will es dann immer niemand hören. Finde ich ein bisschen fahrlässig an der Stelle. Also die Machtkonzentration, die Sicherheit und eben die Werthaltigkeit einfach der Beschlüsse, wenn wir dann quasi am Fließband beschließen, statt uns damit zu beschäftigen, das sind für mich Gefahren, die da drohen durch so eine Geschichte. Tobi. Ja, Street Dog, du hast jetzt ungefähr die Hälfte in der Redezeit gerade darauf verwendet, die SMV dadurch in Misskredit zu setzen, dass du sagst, sie stört die Prioritätensetzung innerhalb der Partei, sowie die Zeit und Energie, die für die Debatte dran gegeben wird. Das hat ja nichts mit der SMV zu tun, sondern muss einmal feststellen, wenn auf einem Bundesparteitag so intensiv über eine Sache diskutiert wird, dann ist es offensichtlich zumindest von den Anwesenden so gewollt und es bewegt die Leute, es ist relevant und deswegen halte ich grundsätzlich die Debatte für gerechtfertigt, was weder pro noch contra für die SMV ist, das beschäftigt die Leute. Offensichtlich. Dann hast du gesagt, dass die Erwartungen an die SMV ja viel zu hoch geschraubt sind. Die Erwartung an die SMV ist, dass wir schnell zu einem Entschluss kommen können. Das ist das erklärte Ziel. Und ich glaube nicht, dass die Erwartung damit zu hoch geschraubt ist. So, und wenn, dann gibt es natürlich die üblichen Kritikpunkte. Da hast du jetzt 2 wesentliche genannt. Die stören zum einen die Delegationen. Das ist auch eine Frage, ob man die will. Ich persönlich möchte sie. Kommen wir bestimmt noch im Detail zu. Denn mit der direkten Demokratie bzw. der Liquid Democracy, das wäre ja dann so ein Zwischenstück zwischen direkter und parlamentarischer Demokratie, da bin ich ein Fan von. Aber das muss nicht zwangsläufig mit Delegationen zu sein. Auch da würde ich mich der Mehrheit beugen, je nachdem, wie die Mehrheit das wünscht. Bei den Manipulationen, bei der Online-Abstimmung, du wirst da sicherlich ja auch noch im Detail differenzieren. Das hast du jetzt aber erstmal nicht getan. Denn die Manipulation ist vor allem dann gegeben, wenn man geheime Abstimmung haben möchte. Ich glaube, da ist man auch relativ, sind sich alle relativ einig, dass das durchaus ein Problem ist. Dessen sind sich alle, oder vermute ich mal, alle Befürworter wohl bewusst. Und ich glaube nicht daran, dass es eine geheime Wahl online geben kann, die sicher ist. Deswegen muss man solche Wahlen sicherlich auf einen Parteitag verlagern. Und das gilt ja grundsätzlich für jede Abstimmung, die man immer noch auf einem normalen Parteitag machen kann. Aber es gibt eben auch Abstimmungen, mit denen man schnell zu einem programmatischen Punkt kommen möchte. Und zwar mehr als zu einem Positionspapier, von dem ich eh nicht viel halte. Und da wären wir dann im Vorteil. Und das kann man nachvollziehbar durchaus gestalten. Und ja gut, Delegationen lasse ich dann mal so stehen erstmal. Ich könnte zur Sicherheit noch eine kleine Erwiderung bringen, wenn ich darf. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da. Du hast es eins richtig gesagt, dass es sehr grob von mir formuliert war. Man kann das sehr, sehr stark ausdifferenzieren und ins Detail ziehen. Ich halte nur einen Punkt ein bisschen für ein Missverständnis und das ist das mit den offenen Abstimmungen beziehungsweise mit den geheimen Abstimmungen. Ich bin der Meinung, dass Online-Abstimmungen natürlich generell manipuliert werden können. Es gibt dort immer viele Möglichkeiten. Und die Frage ist letzten Endes, ob man diese Manipulationen irgendwie entdecken kann, ob man eine Chance hat, diese aufzudecken und dann eben so entgegenzuwirken und manipulierte Abstimmungen auszusortieren oder eben gleich von vornherein abzuschrecken und darzustellen, dass es eben sinnlos ist zu manipulieren, weil es entdeckt wird. Da sind wir uns einig. Und bei geheimen Abstimmungen ist eben der Punkt, dass es dort systembedingt quasi schon überhaupt nicht möglich ist, eine Manipulation aufzudecken, wenn sich der Angreifer nicht total dämlich anstellt und irgendwo irgendwelche gravierenden Spuren hinterlässt. und bin auch voll mit dir einer Meinung, geheime Online-Abstimmung geht gar nicht, weil wenn irgendwas manipuliert wird und man hat keine Chance, das irgendwie zu erkennen, und selbst wenn man es wüsste, selbst wenn der einem sagt, er hat manipuliert, könnte man es nicht nachweisen, das geht gar nicht, das will eigentlich niemand. Der Umkehrschluss ist aber nicht zulässig, dass wenn man nicht geheime Abstimmungen macht, dass man dann Manipulationen erkennt. Dazu ist einiges mehr notwendig und da hängt es dann wiederum davon ab, wie ein Angreifer angreift, wie schlau er sich anstellt und welche Gegenmechanismen man dagegen hat. Und da habe ich bis jetzt noch keine wirklich sinnvolle Lösung, die wirklich meine Sicherheitsbedürfnisse erfüllt, gefunden. Einfach nur hinter jeden Abstimmungszettel den Namen ranzuschreiben, reicht meiner Meinung nach da lange nicht. Gut, da muss sich der Kritikpunkt ja auch mit einem normalen Parteitag messen lassen, wo es ja auch Manipulationsmöglichkeiten gibt, welche Wege man da auch immer wählt. Und ich glaube, für Fairness halber muss man der ständigen Mitgliederversammlung die gleiche Chance einräumen. Ich kann natürlich auch Leute und Stimmende und Delegierte und vor allem kleine Kreise leichter manipulieren als große Kreise. Und da wäre ich mit der ständigen Mitgliederversammlung im Vorteil. Bei der ständigen Mitgliederversammlung könnte ich wenigstens hingehen und natürlich die Auszählergebnisse transparent machen. Weil transparent machen, das kann ich ja dann auch machen, weil es ja eben nicht geheim sein soll. Oder in Teilen transparent. Gibt es mal verschiedene Wege geben. Ja, da sind Online-Abstimmungen und Offline-Abstimmungen halt strukturell ziemlich unterschiedlich und deshalb ein bisschen schwer zu vergleichen. Auch zum Beispiel in dem Punkt, dass so für eine Offline-Abstimmung eben es sehr schwierig wird, größere Mengen von Stimmen zu manipulieren oder mehrere Urnen auf einmal zu manipulieren auf einem Parteitag, während du online halt erstmal von vorne weg, wenn du irgendwie dir Zugang zum System verschaffst, irgendeinen Angriffsvektor hast, halt beliebig viel manipulieren kannst. Das ist auch zwischen zentrale und dezentrale Abstimmungen ein Unterschied. Aber das Thema kann man, wenn man will, beliebig vertiefen und schon. Das kann man beliebig vertiefen. Ich entnehme ja deine Aussagen, dass du was von Technik verstehst. Ich unterstelle mir auch, dass ich ein bisschen was von Datenbanken verstehe und dass man verschiedene Mechanismen, die weit führen würden, entwickeln kann, um Manipulation aufzudecken und vor allem den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Stimme zu kontrollieren. Das wird jetzt aber wirklich weit führen. Also da gibt es eine ganze Menge Wege und das kann man sehr sicher gestalten. 100%ige Sicherheit werden wir, egal bei welcher Form der Abstimmung, ob auf dem Parteitag präsent oder nicht präsent bei der SMV, da werden wir keine 100%ige Sicherheit erreichen. Da stimme ich zu. Ja, da haben wir jetzt dann Top 3 quasi direkt miterschlagen, würde ich mal sagen. Welche Möglichkeiten seht ihr denn zur Verbesserung so bei den Abstimmungsmöglichkeiten? Ich glaube, zu Top 3 hätte ich noch ein paar Punkte gehabt. Ja, leg mal los. Also Top 3 geht es ja um das Thema Datenschutz, was zwar mit Sicherheit zusammenhängt, aber eben nicht nur ein Sicherheitsthema ist. Das eine ist eben geheime Abstimmung, klar, das ist online nicht wirklich sicher machbar. Das andere ist die Frage, ob man zum Beispiel pseudonym oder ob man offen abstimmt, also für jeden erkennbar. Die meisten Sicherheitskonzepte, die mir bisher so untergekommen sind, sehen immer offene Abstimmungen vor. Weil es damit erleichtert werden soll, eben Stimmen zu überprüfen und eben Manipulationen zu erkennen, dann sehe ich auch ein gigantisches Problem, weil offene Abstimmung meiner Meinung nach zu stark die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Mitglieder einschränkt. Wir haben leider bei uns in der Partei öfters mal relativ hitzige Debatten. Manchmal geht es auch ein bisschen unter die Gürtellinie, Leute setzen sich gegenseitig unter Druck. Es werden gerne mal Fronten aufgebaut, polarisiert zwischen verschiedenen Extremgruppen. Und manchmal gibt man irgendwie dem einen ein bisschen recht und dem anderen ein bisschen recht und traut sich dann aber nicht, irgendwie sich auf eine Seite zu schlagen, wenn man dann bei den anderen verschissen hat, sozusagen. Was auf einem Parteitag insofern weniger ein Problem ist, als dass man sich mehr oder weniger aussuchen kann, wer jetzt gerade sieht, wie man abstimmt. Man kann auch mal irgendwie, wenn man gerade den Leuten, die um einen rum sind, das nicht zeigen will, woanders hingehen. Oder wenn es hart auf hart kommt und wirklich viele Leute betroffen sind, dann eben auch eine geheime Abstimmung ausweichen. Wenn man eine Online-Abstimmung macht und diese immer protokolliert und immer für alle erkennbar gibt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dem zu entrinnen. Und man muss sich immer bei allen polarisierenden Entscheidungen, egal worum es geht, egal welche Hemmungen man hat, eben auf eine Seite schlagen oder auf die Abstimmung verzichten. Was ich für ein ziemlich großes Problem halte, für die demokratische Entscheidungsfindung einfach. Was dann wiederum zu einem Problem wird, weil es Sicherheitsfeatures eben erschwert, wenn man auf die offene Abstimmung verzichtet. Vielleicht darf ich da mal eben direkt drauf eingehen. Auch hier gibt es keine 100%. Auch den 100%igen Weg der basisdemokratischen Entscheidung gibt es bei beiden Formen nicht. Du hast gerade gesagt, wir wollen die Basisdemokratie. Und sicherlich hast du ja auch schon gesagt, dass es auf einem Parteitag natürlich leichter zu verschleiern ist, trotz der offenen Karte, die ich gehoben habe, weil ich mich eine andere Ecke stellen kann. Aber erstmal ist es auch sichtbar. Aber du hast recht, es ist ein Unterschied. Vor allem bei der, und jetzt mache ich da mal die SMV schlecht, da wäre es ja wegen der Nachvollziehbarkeit zu allen Zeiten möglich, nachzuvollziehen, wie einer abgestimmt hat. Insofern hast du mit diesem Kritikpunkt vielleicht auch ein bisschen recht. Nichtsdestotrotz ist es deswegen nicht basisdemokratischer, einen Parteitag anzuführen. Wir wissen alle, wie die Besuchszahlen sind. Ich konnte beim letzten Bundesparteitag nicht anwesend sein und ich hätte gerne mit abgestimmt. Und ich bin nicht mehr ein Mensch mit Behinderung, der benachteiligt wäre. Wir wollen gar nicht das Wort Geld- und Zeitelite in den Mund nehmen, was noch darüber hinausgeht, dass nun mal einfach ganze Landesverbände bevorzugt sind, weil sie einfach näher dran sind an einem Parteitag. Die in Nordrhein-Westfalen waren in Bochum im Vorteil und in Neumarkt waren es dann eben mehr die Landesverbände, die weiter südlich lagen. Also insofern, basisdemokratisch kann da für mich kein Argument sein. Kritikpunkte gibt es an allen Verfahren. Ich bin einfach nur der Meinung, dass wir im Rahmen der Basisdemokratie den Mitgliedern irgendwann mal was versprochen haben und auch mir selber. Deswegen bin ich Pirat geworden und bei allen Kritikpunkten und Bedenken bin ich der Meinung, dass man irgendwann mal einem neuen Weg eine Chance geben muss. Und das habe ich bisher noch nicht gesehen, sehe ich übrigens auch noch nicht bei den BEO. Das ist jetzt allerdings weniger eine Erwiderung zu dem, was ich gesagt habe, sondern mehr ein Aufwiegen mit anderen Argumenten. Das ist natürlich legitim, klar, man kann Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen und dann unterm Strich halt gucken, welche Seite besser dasteht. Entkräftet aber jetzt meiner Meinung nach nicht so wirklich das, was ich gesagt hatte. Ich habe damit deinen Kritikpunkt durchaus akzeptiert. Ich habe es ja sogar bestätigt. Das heißt aber deswegen nicht nur, weil es einen Nachteil gibt bei der SMV, den es auch bei normalen Parteitagen gibt, vielleicht nur anders gelagert, dass das ein Argument ist gegen die SMV schlussendlich. Wenn ich das abwiege und einen Strich drunter ziehe, muss ich der Fairness halber natürlich schon die Chance haben, die Dinge gegenüberzustellen. Und auch ein solches Argument ist deswegen für mich valide. Klar. Aber wenn man die Rechnung aufmacht, dann kann man natürlich auch auf der anderen Seite noch weiter drauf türmen. Wenn du zum Beispiel die Beteiligung ansprichst und wie viele Leute auch nicht auf den Parteitag können, kann ich dir im Gegenzug natürlich auch die Beteiligung von sämtlichen Liquid-Feedback-Systemen bei uns in der Partei und darüber hinaus nennen, die noch nie irgendwo einen Parteitag übertroffen haben. Selbst nicht in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja eine SMV mit bindenden Beschlüssen stattfindet, auch nicht in einem Vorstandsthemenbereich, bei dem sich mehrere Bundesvorstände dazu bekannt haben, sich den Beschlüssen, die dort gefasst werden, zu beugen. Und noch ein paar andere Beispiele, ist nie auch nur annähernd an Parteitage rangekommen. Auch das Thema kann man ziemlich weit vertiefen. Ich denke, es liegt ein bisschen daran, dass auch Online-Abstimmungen eben Hürden haben, die man nicht unbedingt immer sieht, je nachdem, wie man sie ausgestaltet, nicht nur Präsenzveranstaltungen, die unterschiedlich gelagert sind und sich unterschiedlich stark ausprägen. Aber die Erfahrung spricht jetzt aktuell nicht wirklich dafür, dass wir online so unendlich viel mehr Leute damit beteiligen, eher im Gegenteil bisher. Das behauptest du. Deswegen, wenn ich das aufgreifen darf mit dem Liquid Feedback, könnte ich ja sagen, Liquid Feedback ist bisher nicht bindend gewesen und deswegen auch nicht so interessant. Und es gibt an Liquid Feedback noch den einen oder anderen Kritikpunkt. Ich halte es trotzdem für die beste Lösung, die wir bisher haben. Liquid Feedback kann deswegen ja nicht als Argument herhalten, dass das System nicht funktionieren würde. Und deswegen komme ich wieder zu meinem Argument, was ich gerade schon gebracht habe. Es wäre an der Zeit, solche Dinge schlussendlich einfach mal zu tun und sie auszuprobieren, um dann zu argumentieren, wir haben hier oder da ein Problem und du hast vielleicht dann mit dem einen oder anderen Kritikpunkt recht und man muss nachbessern. Ich sage nur, dieses Verhindern und zu sagen, hey, es gibt da irgendwo noch einen Kritikpunkt. Auch alle SMV-Befürworter werden es nicht schaffen, alle Kritikpunkte auszuräumen. Der Vorteil eines Parteitags ist einfach nur, den haben wir. Der ist da und deswegen wird da gar nicht mehr drüber nachgedacht, welche Hürden und Schwierigkeiten es bei solchen Parteitagen gibt und welche gigantische Aufwand jedes Mal betrieben wird, wird ja nicht mehr im wahren Verhältnis zu einer ständigen Mitgliederversammlung gesetzt. Deswegen ist das meiner Meinung nach natürlich nicht so ganz fair. Und Liquid Feedback wäre ja der Traum, dass es dann irgendwann mal verbindlich ist. Und eigentlich wollen wir ja zu einer verbindlichen Entscheidung hinkommen. Und dann wären wir auch in der Vergleichbarkeit. Ja, ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Können wir auch zur nächsten Frage. Welche Möglichkeiten seht ihr zur Verbesserung der Abstimmungsmöglichkeiten? Wer soll beginnen? Fang du an. Okay, also ich habe es vorhin schon ein bisschen angeklingen lassen. Ich denke, unser Hauptproblem liegt weniger im Beschluss, sondern mehr in der Vorbereitung der Beschlüsse. Ich denke, uns wäre sehr viel geholfen, wenn wir uns mehr Gedanken darüber machen würden, wie wir Bundesparteitage vorfiltern. Das kann meiner Meinung nach tatsächlich auch gut online funktionieren. Ich denke, wir brauchen höhere Antragshürden für Anträge, dass wir eben, bevor wir zu einem Parteitag gehen, schon drastischer gesiebt haben, schon ein bisschen die Rosinen aus allen Anträgen rausgepickt haben und auch die Sachen, mit denen sich beschäftigt wurde. Das könnte man durch höhere Antragshürden erreichen, die kann man online machen. Mein Hauptkritikpunkt mit Online-Abstimmungen, abgesehen von Liquid Democracy und diesen Geschichten, ist eigentlich die Sicherheit, was ich bei einer Vorfilterung nie so kritisch sehen würde, weil man das so gestalten kann, dass man eben durch Manipulation seine Anträge auf den Parteitag kriegen könnte, theoretisch, wenn man eine Manipulation schafft, was aber keinen so einen riesen Schaden anrichtet, weil man ihn auf dem Parteitag gerne dann immer noch ablehnen kann. Darum hätte ich gern Filter vor dem Parteitag, was dazu führen würde, dass Leute früher ihre Anträge bewerben müssen, stärker bewerben müssen, wir bekanntere Anträge dann tatsächlich auf dem Parteitag behandeln, wir auch dünnere Antragsbücher kriegen, die man dann vielleicht auch tatsächlich einigermaßen beherrschen kann dann vor dem Parteitag, und dass wir so eben dann unsere Parteitage besser hinkriegen. Weil es wird immer sehr viel über den Parteitag geschimpft, dass der schlecht ist. Und ja, ich stimme dazu, der ist schlecht. Aber ich glaube nicht, dass der schlecht ist, weil der Parteitag es nicht hinkriegt, sondern weil wir es die 6 Monate vor dem Parteitag nicht hinkriegen, ihn ordentlich vorzubereiten. Und dort sehe ich eigentlich unser Problem. Und wir wundern uns dann immer, dass der Parteitag das dann nicht ausgleichen kann, was wir 6 Monate lang verpennt haben. Kann er natürlich nicht. Deshalb will ich die Priorität woanders hinsetzen, auf die Vorbereitung. Und wenn man das schafft, dann kann man auch auf Parteitag ordentlich abstimmen. Und wenn man dann darüber hinaus noch dringliche Dinge hat, sehe ich Urnenabstimmungen schon als eine ordentliche Lösung. Von mir aus auch in etwa so, wie wir es jetzt beschlossen haben auf dem letzten Parteitag. Für mich wäre es eigentlich lieber, wir bauen die Infrastruktur erstmal in den Landesverbänden auf und machen es dann erst im Bund, aber es ist im Prinzip egal. Das könnte man dann für die Geschwindigkeit zur Ergänzung nehmen, wenn man halt nicht auf den nächsten Parteitag warten kann. Aber die Hauptpriorität sollte einfach auf die Vorbereitung der Anträge liegen und weniger darauf, wie man jetzt konkret abstimmt. Also ich schätze deine faire Art zu diskutieren, Street Talk, finde ich wirklich sehr angenehm. Ich muss dir aber sagen, das, was du sagst, geht meiner Meinung nach von einer basisdemokratischen Idee total weit weg und ist, mit Verlaub gesagt, du darfst auch auf mich einhauen gleich, vollkommen daneben. Denn die Hürden höher zu setzen, ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir von der Partei wünsche. Die Hürden höher zu setzen würde bedeuten, dass die Leute mit Einfluss ihre Anträge leichter reinbekommen, dass die eher abgestimmt werden. Das haben wir in Bochum bereits erlebt. Es gab viele andere gute Anträge, die auch mit darauf gehört hätten. Und es gab Anträge, die waren vielleicht witzig und amüsant und ich habe sie auch nicht verurteilt. Aber da ist dann schon die Frage, warum ernsthaft gut aufgebaute Anträge nicht mit auf der Liste waren. Da kann man drüber spekulieren. Und diese Hürden, die würden nur bedeuten, dass ich mit Einfluss bessere Chancen habe. Und das einfach nur bewerben zu nennen, halte ich schwierig. Denn wer den Einfluss nicht hat, der kann auch nicht so gut bewerben. Und gute Anträge zeichnen sich nicht dadurch aus, dass ich gut reden kann und sie präsentieren kann und vielleicht als sympathischer Mensch auf der Bühne eher gewählt werde, weil nämlich dann schlussendlich ein paar Leute die Kärtchen für die Person heben und nicht für den Antrag. Macht die Sachlage sicherlich nicht fairer. Deswegen bin ich der Meinung, dass das Anheben der Hürden sicherlich ein eher kontraproduktiv und nicht basisdemokratisch wäre. Da sehe ich jetzt, also bin ich jetzt ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, weil ich sehe jetzt irgendwie den fundamentalen Unterschied nicht zwischen Hürden für Anträge und eben direkt gleich die Abstimmung vor dem Parteitag zu machen. Was den Einfluss und so weiter angeht, hat man bei der Abstimmung natürlich am Ende dasselbe Problem. Meiner Meinung nach sogar noch stärker, weil sich dann eben viel mehr Leute damit befassen müssen, die eigentlich sich gar nicht damit befassen wollen oder nicht die Zeit haben und eher noch auf andere Leute ihre Meinung auf irgendwelche Wortführer zurückgreifen. Ich denke, man kann hohe Antragshürden basisdemokratisch gestalten. Man kann auch Leuten eben lange Zeit geben für ihren Antrag, wenn die halt selber nicht so bekannt sind und sie reichen ihn einfach früh genug ein und finden vielleicht irgendwelche Multiplikatoren, die ein bisschen mithelfen, dafür zu werben. Denke ich, kann man das schon gut gestalten und ich weiß jetzt nicht so genau, wo da jetzt der fundamentale Unterschied zwischen der Abstimmung gleich sein soll und der Antragshürde. Im Prinzip trennt es ja nur die Abstimmung und die Abstimmung in die Abstimmung auf dem Parteitag und quasi so eine Art Vorabstimmung vor dem Parteitag. Nur dass es ein bisschen anders designt ist quasi, dass es auch mit weniger Beteiligung quasi möglich ist und mit weniger allgemeinem Aufwand. Der Unterschied, dass ich immer die Chance habe, auf einem Parteitag meinen Antrag einzubringen, das ändert die ständige Mitgliederversammlung überhaupt nicht. Aber wenn ich jemand bin, der guten Antrag schreibt und nicht die Kontakte zu Multiplikatoren pflegt, dann bin ich auf jeden Fall im Nachteil, wenn es um einen Parteitag geht. Und wer mir erzählt, das sei nicht so, die Vergangenheit hat es meiner Meinung nach eindeutig gezeigt, dass ich mit Einfluss bessere Karten habe. Und ich glaube auch nicht, und da brauchen wir Piraten uns nichts vormachen, dass wir so basisdemokratisch sind, dass immer alles total fair und ohne Beziehungen läuft. Da habe ich als mit einem Klick in einem Online-Tool neutralere Chancen. Und du hast auch recht, wenn da natürlich ein Name, ein bekannter Name bei einem Antrag dran steht, wird das auch seine Gewichtung haben. Aber das ist immer eine andere Gewichtung, als wenn ein Multiplikator redet oder einer auf der Bühne steht und eine reißende Rede hält. Der Fairness halber ist deswegen für mich die Basisdemokratie dann unterstützt, wenn es tatsächlich auch zu einem neutraleren Weg abgestimmt werden kann, auf einem neutralen Weg abgestimmt werden kann. Aber eigentlich, also nehmen wir mal an, wir würden Liquid Feedback für eine SMV nehmen. Liquid Feedback nutzt doch exakt den Mechanismus, den ich beschrieben habe. Liquid Feedback hat ein Quorum, man muss irgendwie so und so viele Unterstützer sammeln, bevor die Diskussionsphase überhaupt losgeht. Und im Prinzip will ich mehr oder weniger genau das online für Parteitagsanträge. Nur halt ohne Delegation in meinem Fall jetzt, aber im Prinzip sowas in der Richtung würde mir vorschweben. Ja gut, das kann ich ja jetzt schon tun mit einem Antrag. Nicht für den Parteitag und nicht mit so einer Antragshürde, also mit so einem Quorum quasi. Das Einzige, was es bis jetzt gibt, ist, dass du 5 Antragsteller brauchst. Aber mir schwebt da eher sowas vor, wie du brauchst 100 Unterstützer oder so. Mit einer ständigen Mitgliederversammlung bräuchte ich mich der Diskussion überhaupt gar nicht stellen, weil ich ständig halt abstimmen könnte, weil ich ständig die Möglichkeit hätte, Anträge einzubringen. Und dann muss ich nicht das Rennen mitmachen gegen weitere 600 Anträge, wo vielleicht 300 schlecht von sind, sondern da spreche ich ja dem basisdemokratischen Piraten die Mündigkeit zu entscheiden, ob ein Antrag gut ist oder nicht. Ja, ich doch auch. Ja, nur nicht zu jeder Zeit. Naja, du kannst den Antrag zu jeder Zeit einreichen. Ja, ist schon verstanden. Aber ich glaube, das hat das Wort mit der SMV, das Wort ständige. Ich glaube, da liegt der entscheidende Unterschied. Ja, gut, das ist dann der Unterschied, ob man die Abstimmung halt laufend macht, zu einem beliebigen Zeitpunkt, oder ob man sie gebündelt an einem Parteitag macht. Aber das ist ja weniger eine Frage der Diskussion, welche Hürde man vor die Abstimmung noch davor setzt. Das ist ja im Prinzip unabhängig davon, wann man die Abstimmung macht. Ich glaube, da sind die Argumente auch ausgetauscht. Ich glaube nicht an die Fairness der Hürden. Ich glaube, beide können wir jetzt gerade nicht belegen, ob das wirklich fair ist, ob ich da richtig liege oder nicht. Von daher, glaube ich, können wir das so stehen lassen. Es reduziert sich dann auf die Frage der ständigen Mitgliederversammlung und dem Ziel, nämlich ständig abstimmen zu wollen. Und schlussendlich bleibt es da Entscheidung der Piraten. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Na klar. Ja, könntet ihr euch eine Kombination aus beiden vorstellen und was würdet ihr davon halten? Ich fange mal an und sag, ja, du bist dran, Street Jock. Also grundsätzlich bin ich eben kein Freund von Online-Abstimmungen, eben hauptsächlich aus dem Sicherheitsargument. Was online eben geht, ist, den Antrag vorzubereiten, ihn zu diskutieren, bekannt zu machen. Das würde ich gerne online haben. Die Abstimmung möchte ich eigentlich ungern online haben. Wir haben jetzt zum Beispiel mit diesem BO-Antrag auch Online-Abstimmungen drin. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber aus meiner Sicht hätte man darauf auch verzichten können. Die Frage, ob man zum Beispiel Liquid Democracy in diese ganze Geschichte irgendwie einbaut oder nicht, bin ich ein ziemlich strikter Gegner. Ich halte Liquid Democracy für strukturell ziemlich kaputt und auch nicht mehr wirklich zu retten. Ich schätze mal, wer meine Blogpostings und so weiter gelesen hat, wird da nicht überrascht sein, weil es da auch andere Meinungen dazu gibt. Und es gibt Vor- und Nachteile, aber ich bin jetzt nach 3 Jahren eben zu dem Schluss gekommen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass Online-Demokratie und Liquid-Democracy ganz gern mal synonym verwendet wird, was leider eigentlich nicht wirklich was das Gleiche ist, sondern eben das eine ist eben das mit Delegation und das andere ohne. Von dem her, also ich wäre gegen Online, gegen Liquid Democracy. Ansonsten würde ich online eben, wie gesagt, gerne die Vorbereitungen machen für Parteitage. Und zwischen Parteitagen, ob man jetzt ständig abstimmt oder eben in Etappen, sehe ich ohne eigentlich als den Königsweg an. Ich denke, das könnte man machen, könnte man umsetzen. Ja, wie das mit Online-Abstimmungen funktioniert, werden wir vielleicht mit BEO jetzt sehen. Ständige Abstimmungen finde ich nicht so prall. Weil es ständige Aufmerksamkeit erfordert. Es ist halt immer die Frage, wenn du jetzt nach einer Kombination aus beidem fragst, nach einer Kombination aus was genau. Es gibt halt basisdemokratisch viele Einzelmöglichkeiten, wie man das umsetzen kann und Entscheidungen, die man treffen kann. Und von der SMV gibt es auch viele Möglichkeiten, wie man da die Details ausgestalten kann. Also zwischen Parteitagen abstimmen ja, online nein, Liquid Democracy nein und ja und so weiter eben. Stell dir eine Kombination aus beiden einfach so vor, dass ja mehr oder weniger eine Art SMV im Internet besteht, die allerdings dann nur für gewisse Zeiträume zusammenkommt, sagen wir mal eine Woche pro Quartal. Und genau diese Woche steht parallel dazu im, von mir aus im kompletten Bundesland, sagen wir jetzt mal, stehen entsprechende Urnen, wo dann auch offline abgestimmt werden kann für bestimmte Sachen, die vorher halt eingereicht wurden. Wenn ich da mal eben drauf eingehen darf, die allgemeine Idee der ständigen Mitgliederversammlung schließt genau die Kombination einfach ein. Deswegen habe ich gerade einfach mal pauschal ja gesagt. Erstmal heißt es, es gibt immer noch Abstimmungen, die müssen geheim laufen, Personenwahlen sowieso. Und wenn es gefordert ist, dann soll der Pirat die Möglichkeit auch sagen, ich möchte gerne geheim auf einem Parteitag abstimmen. Und wenn das gewünscht ist, muss das sowieso gehen. Deswegen ist die Kombination meiner Meinung nach ohnehin unausweichlich. Die ständige Mitgliederversammlung schließt aber nicht aus, dass offline mit Urnen abgestimmt wird, über Kreisverbände, wo man seinen Stimmzettel in eine Urne wirft. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen, ohne jetzt alle Details und neue Probleme aufzuwirbeln, die es dabei geben könnte. Die werden wir sicherlich zuhauf finden, aber zumindest möchte ich das nicht ausschließen. Also das, was du beschrieben hast, werden wir jetzt mit BEO de facto mehr oder weniger so kriegen. Ich glaube, es ist immer so gedacht, dass man entweder, also bei einer konkreten Abstimmung, entweder auf der Urne abstimmt oder online. Das Ganze zu vermischen wäre wahrscheinlich vom Handling her ziemlich schwierig, dass niemand doppelt abstimmt und so weiter. Das meinte ich jetzt gar nicht, um Gottes Willen. Also ja. Ich wollte jetzt nicht auch eine Abstimmung auf zwei Sachen verteilen. So weit wollte ich jetzt noch nicht gehen. Ja, ich hatte es jetzt nicht genau verstanden, wie es gemeint war. Aber die Kombination, dass man eben mal das macht und mal das, das haben wir ja de facto beschlossen am letzten Parteitag. Und wir werden jetzt sehen, wie es läuft. Ich bin da hauptsächlich wegen dem Aufwand, das umzusetzen, noch ein bisschen skeptisch. Aber gut, das ist eine Frage von Manpower oder wie lange man der Sache halt Zeit gibt, dass es aufgebaut ist. Und ansonsten, also in der Variante, wie wir sie jetzt abgestimmt haben, beziehungsweise angenommen haben, sehe ich hauptsächlich die Sicherheit der Online-Abschlüsse noch ein bisschen kritisch. Aber ansonsten bin ich gespannt, wie das läuft. Also erstmal ist mir persönlich ist einfach wichtig, dass wir mehr Basisdemokratie bekommen. Deswegen bin ich Befürworter einer Lösung. Ich bin jetzt in Sachen BEO nicht so super fit, aber mein Wissensstand ist, dass wir mit BEO bislang noch ein Problem haben, insofern als dass da nach Satzung und Positionspapiere entschieden werden können, da es denn da heißt, die BEO-Leute mögen mich eines Besseren belehren, wenn ich jetzt im Unrecht bin, das mag sein, aber mir wurde zugetragen, dass BEO ein eigenes Organ ist und damit dürfte BEO keine Entscheidungen fällen. Jetzt sagen die einen wohl, die Juristen sagen, das geht wieder nicht. Also es ist wieder eine leidige Diskussion. Aber ich glaube, das könnte man vielleicht durch eine Änderung wiederum einer Satzung heilen. Aber das ist ja erstmal nach jetzigem Stand wäre das schon mal schade. Und der entscheidende Unterschied ist, dass man bei BEO ja nur in einem gewissen Takt, ich glaube, alle 4 Wochen abstimmen kann. Und das ist eben nicht ständig. Und das ist das, was die ständige Mitgliederversammlung ja leisten soll. Ob ich jetzt den Bundeswehreinsatz in XY befürworte als Pirat oder eben nicht. Deswegen sehe ich da schon noch einen Unterschied. Ja, also zu BEO kann ich noch sagen, es ist kein Organ, es soll eine Urabstimmung sein oder soll sowas wie eine Urabstimmung darstellen und darüber umgesetzt werden. Macht einen großen Bogen um alles, was ein Parteitagsvorbehalt hat, sprich, man kann keinen Vorstand damit wählen, man kann keine Programmänderungen machen, keine Satzungsänderungen machen. Positionspapiere soll man damit machen können, ob das vor den Gerichten besteht, bin ich immer noch gespannt. Ja, von der juristischen Seite her bewegt man sich mit der SMV, so wie sie bisher immer geplant war, allerdings auch ein bisschen auf dünnem Eis. Also das wird sich sowieso vor den Gerichten irgendwie noch zeigen, ob das so, wie man sich das denkt, irgendwie machbar ist. Aber ich glaube, über Gerichtsurteilen vorwegzugreifen, ist ein bisschen müßig. Also die Zeit sollten wir drei uns heute Abend nicht geben, vor allem, weil ich kein Jurist bin und das möchte ich auch gar nicht. Ja, also wird, glaube ich, alles übersteigen, was wir so drauf haben. Ja, letzten Endes haben wir dann noch die Zusammenfassung. Sprich, jeder von euch hat jetzt, ich guck mal auf die Uhr, ja, sagen wir mal 1,5 Minuten Zeit, die Leser dann von seinem persönlichen Standpunkt zu überzeugen. Fangen wir jetzt mal mit Extra-Tobi an. Ja, gerne doch. Ich möchte es auch ganz allgemein formulieren. Ich bin ja nicht einfach so Freund der ständigen Mitgliederversammlung. Ich habe es gerade schon angedeutet. Mir ist es wichtig, dass wir da etwas leisten als Partei, was wir unseren Mitgliedern versprochen haben. Und das ist die Basisbeteiligung. Woran ich den Unterschied sehe zu dem, was wir den klassischen Parteiensystemen haben, habe ich ausführlich erläutert. Und was mich massiv stört, beziehungsweise was wir mit einer ständigen Mitgliederversammlung der Welt zeigen würden, ist, dass wir nicht in Schönheit sterben und den Perfektionismus nach vorne treiben und bei allen Kleinigkeiten immer Bedenken anmelden. Und bei der ständigen Mitgliederversammlung sind wir schon lange dran. Das ist nichts, was mit heißer Nadel gestrickt ist. Es wurde lange überlegt. Wir reden lange davon. Die direkte Beteiligung, da ist gesprochen worden, als ich 2009 in die Partei eingetreten bin. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Zeit eigentlich schon zum letzten Bundesparteitag schon längst reif war. Und bis auf wenige Stimmen war es ja wohl auch soweit. Ich habe es ja nur live, im Fernsehen verfolgen können. Oder im Streaming vielmehr. Deswegen ein Appell an alle Piraten. Leute, lass uns einfach einen Schritt weiter gehen. Und ja, wir werden Probleme haben, aber dann lasst uns die Probleme lösen und lasst uns nicht noch 3 Jahre drüber diskutieren, welche Bedenken wir hätten, denn es gibt genug Bedenken, die wir bei bestehenden Systemen haben, über die wir schon lange sprechen und die wir kritisieren, und die althergebrachten Parteien arbeiten immer noch so, und das wird auch keiner ändern. Deswegen sollten wir da tatsächlich mal progressiv sein und sagen, hey, wir haben jetzt eine Lösung und wir streben die Lösung an und wir gehen auch mal das Risiko ein, dabei einen Fehler zu machen. Deswegen kurz und knapp, die SMV, oder von mir aus mag jemand etwas Besserem kommen, das muss nicht die SMV sein, irgendeine Lösung brauchen wir, und das ist der Grund, warum ich mich für die SMV einsetze. Ja, okay, damit haben wir dann jetzt 2 Minuten geschafft. Entschuldigung. Kein Thema, ich habe dich einfach mal weitermachen lassen. Ja, Street Talk. Ich bin der Meinung, wir müssen in dieser Partei es schaffen, uns mit mehr auf die großen politischen Richtungsentscheidungen zu konzentrieren. Wir müssen zumindest so weit hinkommen, dass jeder Pirat die grobe Richtung der Partei verinnerlicht hat und auf Anträge darauf vorbereitet ist und Bescheid weiß, dass jetzt Richtungsentscheidungen getroffen werden und darauf entsprechend vorbereitet ist. Und deshalb müssen wir die inhaltliche Auseinandersetzung mit Anträgen verbessern und nicht die Frage, wie wir sie beschließen können. Meiner Meinung nach ist das die falsche Prioritätensetzung. Und deshalb bin ich eben dafür, dass wir uns ein bisschen auf das eigentliche Problem konzentrieren und weniger Energie in Prozessgeschichten und Metaebene quasi stecken. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine Lösung ist, einfach irgendwie irgendwas zu beschließen. Hauptsache, es ist beschlossen. Und danach sieht für mich ein bisschen diese Online-Beschlussgeschichten aus. Es ist auch für mich keine Lösung, dass man, wenn man irgendwie keine Zeit und keine Ahnung hat, sich mit diesen ganzen Beschlüssen zu befassen, dass man dann delegiert. Das ist wie eine Art Aufgeben aus meiner Sicht. Man beschäftigt sich nicht damit und redet sich dann selbst ein, dass man sich auch nicht damit beschäftigen braucht, weil man hat ja delegiert und alles ist in Ordnung. Es erzeugt für mich eher die Illusion von Mitbestimmung und Basisdemokratie, als dass es wirklich echte Mitbestimmung wäre, weshalb ich davon eigentlich nur abraten kann. Und nochmal dafür plädieren möchte, dass wir uns doch bitte mit politischen Inhalten beschäftigen. Ja, dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur ein großes Dankeschön an euch. Hat mir sehr gut gefallen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.